Sie hörten Schinderhannes. Hörspiel in drei Teilen von Gerd Fuchs. Erster Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Veit, Markus Hoffmann, Rebmann, Traugott Bure, Ulrike, Eva-Maria Hagen, Becker, Gerd Hauke, Jean-Bon, Martin Benrath, Fouché, Ernst Jacobi, Prälat Kiefer, Peter Lieck, Dürer, Werner Schwuchow, Negerin Ingrid van Bergen, Bückler Otto Sander, Maria Ulrike Bartruff, Bänkelsänger Michael Thomas. Die Mägde: Nina Hoger, Marianne Lochert, Sabine Postel, Barbara Stoll. Die Bauern: Volker Eckstein, Hans-Jörg Krumpholz und Martin Schleker. Und viele andere. Ton: Roland Seiler. Schnitt: Regine Schneider. Aufnahmeleitung: Johannes Hertel. Musik: Peter Zwetkow. Regie: Hartmut Kirste. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1990.